verstehen. Und dein dummer Vater macht schon kein Theater, du wirst sehen. Nur noch diesen Tanz, ehe es heimwärts geht, wie's fürs 9. Schuljahr im Gesetzblatt steht. Noch nicht 16, noch nicht 16, muss um 10 gehen. Nur noch diesen Tanz noch ganz sei kein Stock. Sag dem Polizisten, wenn dich einer fragt, es lag am Rock. Noch nicht 16, noch nicht 16, muss um 10 gehen. Noch nicht 16, noch nicht 16, muss um 10 gehen. Schwanz, gute Nacht. Ach, man wird nicht minder schon durch so ein Mädchen angemacht. Nur noch diesen Tanz hab ich sie gedrängt und das 9. Schuljahr hat in mir geschenkt. Noch nicht 16, noch nicht 16, muss um 10.